Erster, er zeigte mir einen Fluss mit Wasser des Lebens. Er war klar wie Glas. Der Fluss kam vom Thron Gottes und des Lammes. Er floss mitten auf der Straße. Zweiter, auf beiden Seiten des Flusses stand der Baum des Lebens. Er trug 12-mal Früchte, jeden Monat eine Frucht. Die Blätter des Baumes waren da, um die Menschen zu heilen. Dritter, es wird nichts Böses mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein. Seine Diener werden Gott dienen. Vierter, sie werden Gott sehen. Sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Fünfter, es wird keine Nacht mehr geben. Sie brauchen kein Licht von Lampen und keine Sonne. Denn Gott der Herr wird ihnen Licht geben. Sie werden für immer regieren. Sechster, er sagte zu mir, diese Worte sind wahr und sicher. Gott, der Herr der Propheten, hat seinen Engel geschickt. Der Engel soll seinen Dienern zeigen, was bald passieren wird. Siebter, siehe, ich komme bald. Glücklich ist, wer die Worte dieses Buches befolgt. Achter, ich, Johannes, habe das alles gesehen und gehört. Als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich vor dem Engel nieder. Ich wollte ihn anbeten, der mir das zeigte. Neunter, er sagte zu mir, nein, tu das nicht. Ich bin ein Diener, so wie du. Ich bin auch ein Diener deiner Brüder, der Propheten. Und ich bin ein Diener derer, die die Worte dieses Buches befolgen. Bete nur Gott an. Zehnter, er sagte zu mir, halte die Worte dieses Buches nicht geheim. Denn die Zeit ist bald da. Elfter, wer Böses tut, soll weiter Böses tun. Wer unrein ist, soll weiter unrein sein. Wer Gutes tut, soll weiter Gutes tun. Wer heilig ist, soll weiter heilig sein. Zwölfter, siehe, ich komme bald. Ich bringe meinen Lohn mit. Ich werde jedem geben, was er verdient hat. Dreizehnter, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Vierzehnter, glücklich sind, die ihre Kleider reinmachen. Dann dürfen sie vom Baum des Lebens essen. Und sie dürfen durch die Tore in die Stadt gehen. Fünfzehnter, draußen sind die Hunde. Draußen sind auch die Leute, die Gift benutzen. Und die Leute, die schlecht leben. Und die Mörder. Und die Leute, die Götzen anbeten. Und alle, die Lügen lieben und tun. Sechzehnter, ich, Jesus, habe einen Engel geschickt. Er soll euch das für die Gemeinden sagen. Ich bin der Nachkomme Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Siebzehnter, der Geist und die Braut sagen, komm. Wer es hört, soll auch sagen, komm. Wer Durst hat, soll kommen. Und wer es will, soll das Wasser des Lebens umsonst bekommen. Achtzehnter, ich warne jeden, der die Worte dieses Buches hört, wenn jemand etwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen geben. Diese Plagen stehen in diesem Buch. Neunzehnter, wenn jemand Worte aus diesem Buch wegnimmt, wird Gott ihm seinen Teil am Baum des Lebens wegnehmen. Und auch seinen Teil an der heiligen Stadt. Diese Stadt steht in diesem Buch. Zwanzigster, der das alles sagt, spricht, ja, ich komme bald. Ja, komm, Herr Jesus. 21. Die Gnade von Herrn Jesus sei mit allen.